Ich sag zu den Fräulein. Fräulein, ich sollte noch mein Gefühl noch beschreiben. Wo ist denn nun endlich der Doktor? Jo, das wäre die Männerstimme beim Röntgen gewesen. Und ich sollte in einer Woche wiederkommen, dann wäre ich inzwischen ein Befund. Und dann habe ich den tatsächlich doch noch kennengelernt, diesen Spezialisten. So, Frau Basegren, das sieht bei Ihnen ja alles sehr, sehr schön aus. Oder sind Sie englischen Geblütes? Heißt der Name etwa Basegren? Geschrieben Basegren mit zwei E. Das heißt ja auf Englisch Basegren. Tegtmeier heißt der Name, angenehm. Tegtmeier, angenehm. Nicht Basegren? Nein, wie gesagt. Ja, aber gucken Sie mal hier selbst, nicht Basegren oder Basegren, da steht's doch. Warum steht das denn dann da? Sie sind doch die Überweisung vom Frauenarzt, oder? Das vielleicht auch nicht. Nein, ich sollte heute wiederkommen, wegen der Ergebnisse. Nicht vom Frauenarzt? Nein, von Ihnen selber. Ja, ja, Fräulein Anita soll mal kommen. Was, was ist? Fräulein Anita, nein, jetzt soll die. Ja, Gott, das kann sie doch liegen lassen. Das hat doch Zeit bis nachher. Sie soll gefälligst jetzt sofort hierher kommen. Und doch mal sehen, wie er das sagen hat. Entschuldigung, aber diesen jungen Dingern heutzutage, wenn sie da nicht mal richtig so... Dann rufen die aus. Also Frau Basegren oder Basegren? Nein, sie waren ja der Irrläufer. Aber... Die Patienten manchmal wüssten, was wir Ärzte heutzutage mit dem Personal für Schwierigkeiten haben. Dabei müssen sie froh sein, wenn sie überhaupt jemanden kriegen. Ich ein bisschen knackig aussehen sollte doch auch noch. Diese jungen Dinger, nicht wahr? Naja. Soll ich jetzt was frei machen? Hose runter, Brust auf, Kappe ab? Was? Nur weil ich sage, dass Fräulein Anita kommt? Ja, ein ganz, ganz munterer Bursche sind sie. Aber ja, ja, komm. Ja, das war jetzt nur ein Scherz von mir. Ich lasse sowas manchmal einfließen, auch bei... Sie sind doch Ersatzkassenmitglied? AOK. Ich meine das. So, so. Naja, aber dann haben Sie wenigstens beim Arzt auch mal gelacht. Nicht? Das ist doch immer noch dann schöner als das Gegenteil. Aber jetzt muss ich, da können Sie mir nicht bei helfen. Ja, wo bleibt denn Fräulein Anita? Nein, ich hatte gesagt, sofort. Ich hatte es gesagt, bitte, dann sperren Sie doch die Ohren auf. Schrecklich mit dieser Frau. Das kann sein, dass da eine Verwechslung vorliegt. Basegren oder Basegren? Sprechen Sie Englisch? Englisch? Nein. Ich auch nicht. Warten Sie auch auf mich? Tegtmeier, ja. Schön, ja, bitte. Und? Weiter? Und? Weiter? Sie heißen nicht zufällig Tegtmeier? Jawohl, angenehm. Ja, dann ist das ja Ihre Karte. Och, Menschenskind, warum sagen Sie das denn nicht? Mit dem Doktor muss man reden, nicht wahr? Ich meine, da hätte ich gleich Veterinär werden können, wenn Sie den Mund nicht aufbekommen. Na ja, jetzt vergeben und vergessen, aber das nächste Mal, alter Freund. Hier, bitte, da ist also, da haben wir die Befunde, nicht wahr? Die sind jetzt da. Im Blut ist nichts. Da ist nichts. Ja, das ist auch okay. Beim Durchleuchten haben wir auch nichts gefunden. Die Röntgenbilder sehe ich mir später an. Na ja, und die Elektrophorese, das ist ja nur immer, ich meine, auch bei Kollegen, das ist mal so und das ist ja dann meistens doch ein eigen Ding. Und mein Gefühl? Ja, was? Ja, ich hatte doch hier hinten dieses merkwürdige Gefühl an der Stuhllehne, deshalb... Ja, wissen Sie, deswegen kommen Sie dann bitte in 4 Wochen noch mal wieder. Fräulein Anita Kindchen, wie wird dieser Mann denn nun endlich ausgesprochen? Basegren oder Basegren?